Merci, Bitemi. La tarde la noche se renace la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Pues sentiste una canción de amor en la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde la noche se renace la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Sentiste una canción de amor en la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, canta el sapo Manuel en su amargura. Y pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languide se renace la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Pues sentiste una canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir. Meine Damen und Herren, ich kann nicht weg ohne diese fantastische Band vorstellen. Können Sie so klatschen? Beginnen mit diesem Engel. La señorita Elena Pinky Sonia. Meine Damen und Herren, Multitasten, Multi-Instrumentistis. Sie heißt Isa und spielt wunderschöne Piano. España. Spiel Perkussion mit Gefühl und Temperamento. Einen schönen Applaus für den Señor Carlos. Er weiß jede Note. El Maestro. Er kennt jede Tastatur. Alles. Er kommt aus Deutschland, ja. Und er heißt El Maestro Bertol. Schau diese Mädchen. Bin hübsch. Sie ist 23 Jahre alt. Kommt aus Hamburg. Und sie heißt Lisa. Hinter der Gitter. Meine Lieblingsschlagzeug. Komm aus Hamburgo und heißt Juanes! Wenn er Gitarre spielt, ich bekomme Gänsehaut. Die Mädchen sagen, dass er das schönste Lächeln von alles hat. Das findet so viel Gefühl und er heißt Stefan. Sie kennen ihn, er ist mein Chef, spielt Gitarre gewaltig, das ist mein Musical-Direktor und er heißt Gunther. Einen besonderen Applaus für diesen fantastischen Mann, kommt aus Kuba, La Habana, mit Full Temperamento, 86 Jahre alt. Begrüßen wir mit einem schönen Applaus den Señor Don Ignacio Rodrigo Carrillos alias Masacote. Dein Applaus, Masacote, este es tu Applaus. Meine Damen und Herren, sind so viele Menschen, dass sie dabei in dieser Show, zum Beispiel Achim Jehel, unsere Regie, wo bist du, Joaquin? Eine Pussy für dich. Michael Seisel hat alle meine Texte geschrieben. Danke, Michael. Hinter die Kulisse. Ah, Alex, danke. Unsere Tontechniker. Danke, Didi, unser Licht. Gracias. Die Kamera. Hier, El Tigre Roman. Chris, Peter, Daniel, Norman, Jens, Lauris, Marlon, Marcel, Ruben. In der Firma Kimmich und der Firma Semmelmann. Dieter, danke, weil du auf mich geglaubt vor auch 9 Jahre. Muchas gracias. Und unsere Busfahrer Miguel und Heli. Aber jetzt komm, ein bisschen Applaus. Sie kommen aus Kuba mit full Temperamento. Sie tanzen unglaublich schön. Begrüßen wir mit einem schönen Applaus. Havana Rumba Company! Leo und Alex! Sie sind Lauren und Nuri. Sonrisita y ojos negros. Sie tanzen fantastisch. El señor Odain y la señorita Dorelis Urgelies. Alles kommen aus Kuba. Und ein schöner Applaus und sie sind Havana Rumba Company. Schönen Applaus. Paolo. Se incansable la noche morir.